Willkommen meine Damen und Herren zu Händler TV mit der neuen Ausgabe mit einem neuen Press Release. Mein Name ist Frank TOP und Sie sind mein Gast. Zu der heutigen News ist folgendes zu sagen: Es entsteht eine Abstimmung im US House der Representatives. Da wird entschieden, ob die Ukraine-Hilfen durchgewunken werden. Das heißt, die stehen in der Schwebe. Die Republikaner haben im Kongress eine dünne Mehrheit. Und die können dadurch die Abstimmungen für sich entscheiden können. Das heißt, die Ukraine-Hilfen sind auf der Schwebe, die Taiwan-Hilfen und die Israel-Hilfen sind auf der Schwebe. Mike Johnson hat darüber hinaus aber als Sprecher des Repräsentantenhauses versichert, dass er es nicht dazu kommen lassen wird, dass die engsten Verbündeten darunter zu leiden hätten, besonders nach dem Schlag von dem Iran an Israel. Er sagt, dass die Verbündeten da eng miteinander zusammenstehen werden und es nicht dazu kommen wird, dass Israel da irgendwie alleine gelassen wird. Aber wie gesagt, die Finanzmittel stocken jetzt im Kongress, gebilligt im Senat, jetzt zu weiteren Abstimmungen der Kammer vorgelegt worden. Das heißt, sie müssen jetzt entscheiden, wie es mit den Hilfen weitergeht. Ja, meine Damen und Herren, da sind die neuesten Neuigkeiten aus den USA. Sie werden verstehen, Trumps Entscheidung steht ebenfalls noch aus. Er steht vor Gericht, wo ein dritter Juror abberufen wurde. Das steht hier außer Frage, dass es zu einem neuen richterlichen Zusammenschluss kommen wird. Deswegen steht auch da noch viel Spannung bereit. Das sind die neuesten Nachrichten aus Amerika. Ich danke Ihnen vielmals, Ihr Frank TOP. Sie können Ihre Pressrelease bei uns loswerden. Mit einem Zweitverwertungsrecht und Rechteinhaber bleiben Sie, können Sie weiterhin mit uns in Verbindung treten. Wir sorgen für den Flair. Also bleiben Sie dabei. Vielen Dank, Ihr Frank TOP.